und Allah hat euch erschaffen. Hierauf beruft er euch ab. Er hat euch erschaffen und er lässt euch auch sterben. Und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter zurückgebracht, so, dass er nach vorherigem Wissen nichts mehr weiß. Gewiss, Allah ist allwissend und hat Macht. Ja, Leben und Tod ist allein in Allahs Hand. Wie hilflos der Mensch doch ist, dass sein Anfang und sein Ende nicht in seiner Hand liegt, er kann es nicht im geringsten beeinflussen. Und auch das Alter, das Allah hier erwähnt, ist eine Prüfung für den Menschen. Wobei nicht nur der Körper schwach wird, was ja auch schon schlimm sein kann. Allah möge uns alle vor diesem niedrigsten Greisenalter, diesem hilflosen Alter, oder der Hilflosigkeit im Alter. Allah möge uns davor bewahren. Gibt auch ein Bittgebet des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, in der er um Zuflucht vor Ardhalil Umur, vor der Hilflosigkeit im Alter, Zuflucht sucht. Ja, aber der Körper wird schwach, das ist auch schon schlimm, aber man atmet noch irgendwie, man lebt, man isst und trinkt, auch wenn nicht mehr so wie früher, aber irgendwelche Nahrung nimmt man immer noch auf. Aber die größte Gabe, die Gabe des Wissens, die kann einem auch wieder genommen werden. Was für eine Prüfung. Ja, wir wissen, manche ältere Menschen, dass die wie Kinder wieder werden. Die haben keine Kontrolle über sich, über das Weinen, über das Lachen, über das, was sie mal gewusst haben. Ja, und diese Sura nochmal ist ja über die Gaben Allahs, über die Ni'm von Allah. Und die Ni'ma des Wissens ist eine sehr große Gabe Allahs. Und nach dem Hochmut über Ibadah, der Hochmut, der entstehen kann, wenn man viel Ibadah macht, ist der Hochmut über das Wissen eine der übelsten Sorten von Hochmut. Ja, und davon will Allah uns hier befreien. Das schaut mal, mit dem Alter zeigt Allah den Menschen seine Wahrheit eigentlich. Ja, ihr dachtet, eure Leistungen sind eure eigenen? Nein, die Zeugnisse können noch an der Wand hängen, aber das Wissen ist aus dem Verstand entfernt worden. Und das ist Allahs Allmacht und zu ihm kehren wir demütig zurück. Und das ist seine Allgewalt auch. Große werden klein gemacht und kleine werden groß gemacht. Nichts ist beständig und allein auf Allah ist beständiger Verlass. Und Allah hat die einen von euch vor den anderen in der Versorgung bevorzugt. Doch geben diejenigen, die bevorzugt werden, ihre Versorgung nicht an diejenigen zurück, die ihre rechte Hand besitzt, also die, die bevorzugt sind, die geben von ihrem Besitz ja weiter an die, die ihre Knechte und Mägde sind, so dass sie darin gleich wären. Wollt sie denn die Gunst Allahs verleugnen? Und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Wollen sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Jetzt schaut ihr, wir haben ja gesagt, es ist eine Sura über die Gaben Allahs, über die Gunst Allahs. Und jetzt fragt Allah uns, wollt ihr denn wirklich die Gunst Allahs verleugnen? Schaut mal, was Allah alles an Gaben euch gegeben hat. Und wollen sie anstatt Allahs dienen, was ihnen keine Versorgung in den Himmeln und auf der Erde zu geben vermag und auch nicht dazu in der Lage sein wird? So prägt Allah keine Gleichnisse. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Ja, also ihr sollt Allah gegenüber keine Gleichnisse anführen. Man soll Allah nicht mit den Königen dieser Welt vergleichen. Ja, für Allah gibt es kein Vergleichen von uns Menschen aus. Wenn Allah selber ein Gleichnis prägt, dann ist das Allahs Herrschaft und er tut, was er will, um uns verständlich zu machen. Aber wir prägen Allah keine Gleichnisse von uns aus. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Allah prägt das Gleichnis eines leibeigenen Dieners, der über nichts Macht hat. Und jemandes, dem wir von uns her eine schöne Versorgung gewährt haben, so dass er davon heimlich und offen ausgibt. Sind sie etwa gleich? Alles Lob gehört Allah. Nein, vielmehr wissen die meisten von ihnen nicht. Jemand, der Leibeigener ist, der über nichts Macht hat und jemand, der ausgeben kann und heimlich und offen spenden und geben kann, die beiden sind nicht gleich. Wenn der besitzt, nicht so sein kann wie der nichts besitzt, wie kann dann Schöpfer und Schöpfung gleich sein? Ja, Allah bringt uns hier zum Nachdenken, will uns klar machen, dass er allein Schöpfer ist, dass er alleine anbetungswürdig ist. Und wenn sogar in der Schöpfung wir diese Unterschiede erkennen, dann warum nicht zwischen Schöpfer und Schöpfung? Und Allah prägt das Gleichnis zweier Männer. Der eine von beiden ist stumm und hat über nichts Macht. Er ist seinem Herrn eine Last. Wo auch immer er ihn hinschickt, bringt er nichts Gutes. Ist er etwa jemanden gleich, der Gerechtigkeit bietet und sich auf einem geraden Weg befindet? Und die gesamte Schöpfung ist wie taub und stumm. Wie kann sie dann wie der Schöpfer sein? Ja, wenn die Schöpfung untereinander nicht einmal einander gleich ist, und wir urteilen so, und wir sehen das, und wir analysieren das so, wie kann dann der Schöpfer, der Allgewaltige, wie kann er dann wie die Schöpfung sein? Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Und die Angelegenheit der Stunde ist nur wie ein Augenblick, oder sie ist noch näher. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Also, wer nicht über das Verborgene verfügt, wie kann er dann göttlich sein? Ja, hier wird nochmal alle falschen Götter außer Allah, alle Götter außer Allah, die ja dann falsch sind, werden hier abgelehnt. Und es wird nochmal klar gemacht, dass über das Verborgene Allah allein verfügt. Und wie kann jemand, der nicht über das Verborgene verfügt, nicht über die Stunde weiß, wie kann er dann göttlich sein? Wie könnt ihr eure Hingabe und eure Ehrerbietung jemanden schenken, der nicht göttlich ist? Die können sich ja nicht helfen. Und sie können von sich selber das Unheil nicht abhalten. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Aber oft läuft es dann leider schief oder anders. Der Mensch weiß nichts. Und wenn er dann ein wenig lernt und sein Gehör, Augenlicht und Herz einsetzt, um verständig und zivilisiert zu werden, dann wird er nicht dankbar. Nein, er wird hochmütig. Und genau das ist doch, was Allah, wovor Allah uns gewarnt hat. Haben sie nicht auf die Vögel gesehen, die im Luftraum des Himmels dienstbar gemacht worden sind? Nur Allah hält sie oben. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Ja, wer hat diese Tatsache, dieses Gesetz, dieses physikalische Gesetz erschaffen und bestehen lassen, dass Vögel so von Allah programmiert, so geschaffen sind, mit ihrem Flügelkleid, mit der Luft, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise reagiert auf dieses, auf die Schwingungen der Flügel, dass die Vögel dadurch oben in der Luft gehalten werden können. Wenn wir einen Stein hochwerfen, dann wird er nicht gehalten. Ja, also wer hat das alles für uns gemacht? Allah allein ist es, der das für uns gemacht hat. Und Allah hat euch aus euren Häusern eine Ruhestätte gemacht. Und er hat euch aus den Häuten des Viehs Behausungen gemacht, die ihr am Tag eures Aufbrechens und am Tag eures Aufenthaltes leicht benutzen könnt. Die Zelte sind hiermit gemeint. Und aus ihrer Wolle, ihren Fellhärchen und ihrem Haar Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit. Ja, also das Vieh ist uns in vielerlei Hinsicht zunutze. Ja, die Wolle, der Pelz, verschiedene Felle werden zu verschiedenen Sachen gebraucht, geben Wärme, geben Teppich, geben Mantelstoff oder auch andere Stoffe, die die Menschen zur Kleidung benutzen, und Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit. Und Allah hat euch aus dem, was er erschaffen hat, Schattenspender gemacht. Und er hat euch in den Bergen Deckung gegeben. Und er hat euch Kleider gemacht, die euch vor der Hitze schützen, und Kleider, die euch vor eurer Gewalt gegeneinander schützen. Damit sind die Kettenhemden gemeint. So vollendet er seine Gunst an euch, auf dass ihr ihm ergeben sein möget. Ja, also die Tatsache auch, dass irgendein Mensch mal, es wird glaube ich noch erwähnt werden, dass Dawud a.s. das als erstes erfunden hat, und dass eine Gabe von Allah, dass man im richtigen Moment auch den richtigen Einfall und die richtige Idee hat und dann auch die Mittel hat, diese Idee zu umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Das Kettenhemd, die Kleidung, all dieses Schutz, Schmuck, Nutzen für die Menschen, und trotzdem wollen sie nicht dankbar sein. Wenn sie sich abkehren, so obliegt dir nur die deutliche Übermittlung, nämlich von der Botschaft. Sie erkennen die Gunst Allahs und sie erkennen sie hierauf nicht an. Die meisten von ihnen sind undankbar. Und gedenke des Tages, da wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen erwecken. Dann wird denjenigen, die ungläubig sind, keine Erlaubnis gegeben, sich nämlich zu entschuldigen, und es wird ihnen keine Gnade gewährt. Und wenn diejenigen, die Unrecht taten, die Strafe sehen, dann wird sie ihnen weder erleichtert, noch wird ihnen Aufschub gewährt werden. Und wenn diejenigen, die Allah andere beigesellten, ihre Teilhaber sehen, sagen sie: Unser Herr, das sind unsere Teilhaber, die wir anstatt deiner anzurufen pflegten. Sie aber richteten an sie das Wort: Ihr seid fürwahr Lügner. Sie bieten Allah an jedem Tag Ergebenheit an, und es ist ihnen entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten. Alle Stützen, alle Macht, alle anderen Gottheiten, alle anderen Idole, alles, was man vorher groß drauf zählte und drauf vertraute, alles wird ihnen entschwunden sein. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, fügen wir noch Strafe zu über ihre Strafe hinaus, dafür, dass sie Unheil zu stiften pflegten, weil sie ja nicht nur selber irre gingen, verweigerten, sondern auch noch andere von Allahs Weg abhielten, und somit wird ihnen noch Strafe über Strafe hinzugefügt, weil sie auch noch Unheil stifteten, nicht nur in ihrer selbst, sondern über ihre eigene Person hinaus anderen Menschen noch Unheil antaten oder erleichterten oder dazu beitrugen, dass Unheil entstehen konnte. Und gedenke des Tages, da wir in jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie aus ihren eigenen Reihen erwecken. Dich bringen wir als Zeugen über diese da herbei, und wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf dass ihr bedenken möget. Ja, in diesem Vers finden wir auf kürzesten Worten eine sehr klare, eine sehr vielsagende, reiche, bereichernde Anleitung und Rechtleitung über Umar bin Abdul Aziz radiallahu an. Rahimahullah, wird berichtet, dass er befahl, dass man diese Aya, diesen Vers, in der Anrede des Freitagsgebets, Ansprache des Freitagsgebets, dass man diese Aya, diesen Vers zitieren sollte. Über Uthman bin Mas'un sagt man, dass als er diesen Vers hörte, sein Herz Iman annahm, er den Glauben annahm. Und wo immer ihr auch nach Islam befragt werdet, manchmal ist man ja vielleicht irgendwo eingeladen und es ist eine Zusammenkunft von Leuten, die vielleicht noch gar nichts wissen oder sehr wenig wissen oder ein sehr falsches Bild über Islam haben. Ja, die Situationen können sehr verschieden sein. Diese Aya ist hier eine sehr schöne, kurze Vorstellung, Einführung über, worum es im Islam eigentlich geht. Adl, Gerechtigkeit. Und nicht nur Gerechtigkeit, weil das ist etwas, was alle Menschen bestimmt machen würden. Nein, der Glauben ruft uns zu einem noch ein Stück weiter zu einem hohen Charakter, zu einem großartigen Charakter. Und es heißt, Allah gebietet Gerechtigkeit. Und natürlich gebietet Allah Gerechtigkeit, aber darüber hinaus und Ihsan, dass man die Dinge auf die allerbeste Art und Weise tut, dass man so handelt, als ob man Allah sehen würde. Und wenn wir nicht Allah sehen, er sieht uns ja doch. Gerechtigkeit, Adel ist ja Minimum. Sonst würde man ja was tun. Sonst würde man ja Dhulm, ungerecht handeln. Ja, jetzt haben wir in Surah Yusuf auch gelesen, über die verschiedenen Arten und Weisen, Menschen oder Situationen zu behandeln, damit umzugehen. Und wir haben gelesen, dass, wenn man auf bestimmte Art und Weise verfährt, zu welcher Konsequenz das führen kann. Wenn wir euch nochmal ganz kurz erinnert, wie hat Yusuf a.s. oder Jakub a.s., wie ist er mit seinen Söhnen oder Yusuf a.s. mit seinen Brüdern, wie ist er mit ihnen umgegangen, als er endlich die Gelegenheit hatte, sich zu rächen, und wenn nicht schon rächen, aber dann wenigstens die Gelegenheit, jetzt mal zu zeigen, was ihm angetan wurde. Und wir haben gelesen, wie er sogar vermeidet, sie direkt zu beschuldigen und sagt, das war Shaitan und ihr wart unwissend zu der Zeit. Ja, geht nochmal zurück und lest nochmal in Surah Yusuf, genauso Ya'qub a.s., er weiß, das nützt jetzt nichts, sie zu beschuldigen, er erwähnt es nicht nochmal, er verzeiht ihnen, er stellt sie nicht bloß. Und das ist Ihsan. Gerechtigkeit wäre, wenn Yusuf a.s. gesagt hätte, was auch schon gut ist, wir alle müssen Gerechtigkeit praktizieren, aber uns ein bisschen mehr noch von uns verlangen. Ihsan, ja, Gutes tun, Schlechtes mit gutem Antworten. Yusuf a.s. hätte jedes Recht dazu gehabt, diesen Brüdern jetzt mal wenigstens aufzuzählen, was er alles durchgemacht hat. Das wäre gerecht gewesen. Und hier und da vielleicht auch noch vielleicht Wiedergutmachung zu verlangen, wäre auch sein Recht gewesen. Aber Ihsan, welches er gezeigt hat, hat zu was geführt? Dass die Brüder voll und ganz eingesehen haben, was ihr Fehler war, sich voll und ganz gebessert haben. Und wir lesen am Ende von Surat al-Baqarah, wo es heißt, als Ya'qub seine Söhne versammelte und fragte, und das war, als er auf dem Sterbebett lag, und er sie fragte, was werdet ihr nach mir anbeten? Und sie alle antworten, wir werden deinen Gott anbeten und den Gott deiner Väter. Also wir werden auf Tauhid leben. Sie waren Muslime, sie waren Familie. Ja, sie haben Fehler gemacht, wie wir alle Fehler machen. Aber wenn wir uns gegenseitig nicht verzeihen können, dann, ja, dann bleibt kein Raum mehr, um Menschen noch zu motivieren, dass sie wirklich aufrichtig nochmal neu anfangen. Ja, also Adel ist auch völlig in Ordnung, ist gut, aber das ist das Minimum. Ihsan, Allah gebietet uns Ihsan. Großes Beispiel für Muhsin sein ist Yusuf a.s. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es ja eh das größte Beispiel für einen großartigen Charakter. Ja, und er Dhulm wäre gewesen, wenn er die Brüder jetzt beschimpfen, beschuldigen, erniedrigen würde. Gerechtigkeit wäre gewesen, wenn es Wiedergutmachung verlangen würde. Aber Yusuf a.s. hat auf dem Level von Ihsan agiert. Ja, und ihr könnt selber nochmal nachlesen, wie viel Nutzen das gebracht hat. Ja, aber wenn wir schon nicht Ihsan machen können, okay. Man hat auch immer einen anderen Tag und immer verschiedene Gemüter. Dann das Mindeste, das Minimum, was wir tun müssen, ist, Allah gebietet uns Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit zu solch einem Ausmaß, an einer anderen Stelle im Koran heißt es, auch wenn es gegen euch selbst geht. Das heißt, auch wenn wir mal einstecken müssen oder auch wenn wir uns mal was sagen lassen müssen, wenn der Gerechtigkeit gedient wird, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann werden wir auch das sogar selber wollen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Die Ausleger legen das Wort Adl auch als I'tidal aus und das würde dann beheißen, dass Allah gebietet euch die Ausgeglichenheit, also dass ihr nicht in Extreme fallt. Wie wir auch schon gelesen haben, La taghlu fi dinikum, übertreibt nicht in eurer Religion. Also keine Extreme, weder zu wenig noch zu viel, sondern genau dieser Weg, den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns vorgelebt hat. Und was gebietet Allah noch? Den Verwandten zu geben. Und das ist auch sehr schwer manchmal. Ja, weil gerade von Verwandten erfährt man manchmal auch grobe Behandlung, weil man sich immer sieht oder lebt auf engen Raum zusammen. Ja, und da aber trotzdem zu geben. Und wer den Verwandten ihr Recht gibt, der wird dann auch darüber hinaus anderen Menschen nützlich sein und auch ihnen geben. Drei Dinge hat Allah also geboten und Wayenha und Allah. Und das sind alles sehr vielsagende Wörter. Wie gesagt, wir können hier nur kurz drauf eingehen, aber darüber sind wirklich nicht nur Bücher, sondern wirklich ganze Bände geschrieben worden. Und Allah verbietet drei Dinge und vieles ist verboten. Viele Dinge sind ja verboten, aber Allah nennt hier drei, die sehr vielsagend sind. Also Fahsha, und zwar Fahsha von allen Dingen, vom Auge, von der Zunge, von der Hand. In jeder Handlung und sogar in den Gedanken verbietet Allah uns Fuhsh. Und Fuhsh bedeutet alles, was da schändlich, morallos, schamlos, ohne Grenzen, ja alles, was in diese Richtung geht, in all unseren Handlungen, in unserem Benehmen, verbietet Allah uns diese Schändlichkeiten. Und Allah verbietet auch das Verwerfliche. Und Allah verbietet die Gewalttätigkeit. Also in einem selber, über die eigene Person hinaus, in die Grenzen anderer eindringen, all dies hat Allah verboten. Im kleinen und im großen Maße. Er ermahnt euch, auf dass ihr bedenken möget. Ja, also über solche Ayat sollen wir auch nachdenken. Was heißt das eigentlich? Inwieweit muss ich jetzt darauf aufpassen, dass ich nicht auf eine Art und Weise spreche, handle, mit anderen Menschen zusammen bin, ihnen begegne, dass ich keine Bari, Gewalttätigkeit, Übertretung, Grenzenverletzung, Schamlosigkeit, Verwerflichkeiten, Unanständigkeiten sich darin nicht einmischen? Bin ich wirklich schon frei von diesen Dingen? Ja, das sind Dinge, über die wir wirklich nachdenken müssen. Und haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung. Wo ihr doch Allah zum Bürgen über euch gemacht habt. Gewiss, Allah weiß, was ihr tut. Ja, also den Bund, die Eide zu brechen, ist etwas Großes, Verwerfliches bei Allah. Und seid nicht wie jene, die ihr Garn, nachdem es festgesponnen war, wieder in aufgelöste Strähnen bricht, indem ihr eure Eide untereinander als Mittel des Betrugs nehmt, weil eine Gemeinschaft zahlreicher ist als eine andere Gemeinschaft. Allah prüft euch damit nur und er wird euch am Tag der Auferstehung ganz gewiss über das Klarheit geben, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich zu einem einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will, und ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu tun pflegtet. Und nehmt nicht eure Eide als Mittel des Betrugs untereinander. Sonst würde ein Fuß straucheln, nachdem er festgestanden hat, und ihr würdet Böses erleiden dafür, dass ihr von Allahs Weg abgehalten habt. Und für euch wird es gewaltige Strafe geben. Wieso, wenn wir unsere Eide brechen, warum halten wir damit von Allahs Weg ab? Darum, weil wir dadurch unter anderem ein schlechtes Bild des Islams damit malen. Und Menschen dann denken, dass wenn das Islam ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und das bringt den Fuß zum Straucheln. Und das hält von Allahs Weg ab. Weil einem Betrüger will keiner was abnehmen. Einem Betrüger, der in weltlichen Dingen betrügt, dann warum sollte man ihm in religiösen Dingen Vertrauen schenken? Und verkauft den Bund Allahs nicht für einen geringen Preis. Gewiss, was bei Allah ist, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Subhanallah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ja, diese Eier muss man wirklich immer wieder sagen, weil wir es so oft vergessen. Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Und das sind bitte nicht nur die materiellen Dinge. Ja, das kriegt man ja hin, weil das sieht man. Was man sieht, ist immer leichter zu kontrollieren oder eher in unserem Bewusstsein als das, was man nicht sieht. Auch was bei uns ist, was uns im Inneren vielleicht auch nur eitel oder hochmütig oder in uns selbst versunken macht, dass wir nur uns selber sehen und keine andere Person und von Allah auch weit entfernt sind. Unsere Eitelkeiten, unsere eingebildet, dass wir uns Dinge einbilden, was wir ja wären, was wir vielleicht gar nicht sind. Unsere auch Unehrlichkeiten uns selber gegenüber, warum man eine bestimmte Tat tut. Vielleicht doch noch, um gelobt zu werden oder doch noch, um eine gewisse Stellung zu erreichen. Oder doch noch eigentlich nur, weil es gerade einem leicht fällt und etwas anderes würde man vielleicht nicht tun, obwohl es vielleicht wertvoller ist. Ja, das sind alles so Dinge, wenn wir nicht zu uns ehrlich sind, dann wer wird es für uns sein? Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Wir werden denjenigen, die standhaft sind, ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste vergelten von dem, was sie taten. Allah möge uns dazu gehören lassen. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah. Wisst ihr noch shajaratan tayyibah? Ein guter Baum? Ein gutes Wort hat einen guten Baum und Allah verspricht hier was? Ein gutes Leben, ein reines Leben. Also nicht nur im Jenseits wird man die Früchte ernten können von Frömmigkeit und Hingabe an Allah. Allah kennt unsere Ungeduld. Allah weiß, dass wir auch hier schon gerne manche Ergebnisse sehen möchten. Wir möchten hier schon sehen, dass das alles gut ist, was wir machen. Und Allah verspricht, wenn ihr so seid, dann kriegt ihr auch hier schon ein gutes und reines Leben. Und das, der Lohn des Jenseits ist ja eh für die so handeln, versprochen. Wenn du nun den Koran vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Deswegen sagen wir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, isti'adha. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem vertriebenen, gesteinigten Shaitan. Besonders wenn man zum Koran sich begibt. Er hat gewiss keine Macht über diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Seine Macht erstreckt sich nur über diejenigen, die ihn zum Schutzherrn nehmen und die ihn Allah beigesellen. Und wenn wir einen Vers anstelle eines anderen Verses austauschen, und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart, sagen sie, du ersinnst nur Lügen. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Ja, dieses Thema hatten wir schon in Surat al-Baqarah, dieses Thema von Naskh, der Abrogation von manchen Versen. Ja, und das nehmen dann manche zum Anlass, die eh nicht glauben wollen, zum Anlass, oberflächliche Kommentare zu geben und daraus vorschnelle Urteile zu fällen. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit. Damit ist Jibril a.s. gemeint. Er ist der Überbringer der Botschaft von Allah zu den Menschen, zu den Propheten, um diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Allah möge uns zu Muslimin in wahrer auf wahrhaftige Art und Weise sein lassen, denn Allah verspricht hier, er ist für die Muslimin sind, die Allah ergeben sind, ist er eine Rechtleitung und eine frohe Botschaft. Und nicht nur das, لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, und der Koran festigt diejenigen, die gläubig sind. Und brauchen wir nicht alle Festigkeit von Allah. Und wir wissen sehr wohl, dass Sie sagen, es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen. Die Sprache dessen, auf den Sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier deutliche arabische Sprache ist. Das war wieder so eine Anschuldigung der Glaubensverweigerer, dass sie sagten, in Mekka gibt es ein paar ausländische Sklaven, Knechte, und mit denen säße der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ja zusammen, und von ihnen würde er ja diese Verse nehmen und sie dann weiter verbreiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, dass wie kann ein Mann bei Verstand solch eine Analyse tätigen und zu solch einem Urteil kommen, denn diejenigen, die ihr hier beschuldigt, die können ja noch nicht mal richtig Arabisch. Und hier, dieser Koran ist auch eine deutliche arabische Sprache. Und das mussten selbst sie zugeben. Diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben, leitet Allah nicht recht. Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Lügen ersinnen ja nur diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben. Das sind die wahren Lügner. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz in Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Ja, diese Ausnahme, die hier gewährt wurde, außer demjenigen, der gezwungen wird, das war über einen Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, den die Glaubensverweigerer auf übelste Art und Weise folterten, seine Eltern auch vor seinen Augen folterten und ihn zwangen, das Wort des Unglaubens auszusprechen. Sonst würden sie ihm etwas antun, ihm das Leben nehmen. Und er sprach dieses Wort aus, aber sein Herz war natürlich voll von Iman. Und der Prophet s.a.w. sagte, dich trifft keine Schuld. Und Allah bestätigt das hier im Koran, dass nein, derjenige, der gezwungen wird, aber sein Herz ist im Glauben ruhig, für den gilt natürlich diese Ausnahme. Dies wird sein, weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits. Und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet. Also das sind alles jetzt, wenn wir die alle mal aufzählen, diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben, das sind die wahren Lügner, die Allah verleugnen, nachdem sie Glauben angenommen hatten, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits. Das sind also alles so Symptome von einem richtig kranken Herzen. Und Allah sagt, wenn das Herz so krank ist, dann Allah leitet solch ein Herz nicht recht. Ja, das heißt, diese ganzen Symptome, diese ganzen einzelnen schlechten Eigenschaften müssen wir eins nach der anderen, eine nach der anderen aus unseren Herzen, aus unserem Leben entfernen. Das sind diejenigen, deren Herzen Gehör und Augenlicht Allah versiegelt hat. Und das sind überhaupt die Unachtsamen. Jetzt wieder eine Eigenschaft. Unachtsam sein. In Rafla leben. Rafilun. Wa ulaika humul Rafilun. Wenn wir in Rafla leben und die wichtigen Dinge, die wichtigen Fragen des Lebens einfach nicht beachten, weil wir die ganze Zeit mit Kleinigkeiten beschäftigt sind, in einem schlafwandlerischen Zustand unser Leben verbringen, wie ein Automat auf Bedürfnisse reagieren, wie ein Automat auf Reizungen der Trieblichkeiten reagieren, wie ein Automat, ohne nachzudenken, ist das gut, ist das richtig, ist das gerecht, ist das weise, ist das Allah gefällig oder nicht? Ja, dann ist das eine Art von Unachtsamkeit und Allah möge uns davor bewahren. Zweifellos sind sie im Jenseits die Verlierer. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die ausgewandert sind, nachdem sie der Versuchung ausgesetzt wurden und sich hierauf abgemüht haben und standhaft gewesen sind. Gewiss, dein Herr wird nach all diesem zu ihnen wahrlich allvergebend und barmherzig sein. Also was waren jetzt die guten Eigenschaften, die gesunden Eigenschaften, die fruchtbaren Eigenschaften? Auswandern, das was verboten ist, zu verlassen. Ja, und im damaligen Kontext, die Stadt Mekka zu verlassen, um nach Medina zu gehen. Für die konnten, manche waren dazu nicht in der Lage, über die haben wir in Surat An-Nisa schon gesprochen, aber die dazu in der Lage waren, verließen die Stadt, in der sie nicht dazu in der Lage waren, Islam zu leben. Und auch heute gilt das für Orte, wo man nicht in der Lage ist, wo man das Leben bedroht wird, weil man Islam ausleben will. Dort kann das auch zutreffen, die ausgewandert sind und dann nicht nur das und sich hierauf abgemüht haben und standhaft gewesen sind. Ja, das sind also die Dinge, die Allah in uns sehen will. Am Tag, da jede Seele kommt und für sich selbst streitet und jeder Seele in vollem Maß zukommen wird, was sie getan hat. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss. Ihre Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Ja, Sicherheit und Ruhe sind große Gaben von Allah. Und eine Zielsetzung der islamischen Gesetzgebung ist, Sicherheit und Ruhe für die Menschen zu schaffen. Das ist ein ganz großes Ziel Deswegen auch Zakat zum Beispiel, damit es nicht zu arme Menschen gibt und all, viele, viele Dinge im Islam. Das würde jetzt zu weit wegführen. Und Allah prägt das Gleichnis. Welche Stadt ist hier gemeint? Mekka ist gemeint, der Allah viel Versorgung mitten in der Wüste Wasser entstehen ließ, um dort diese Gemeinde damit diese Gemeinde sich dort niederlassen konnte. Und die Früchte kamen von überall her, weil diese Stadt eine Stadt war, die auch ein Wallfahrtsort war. Pilger kamen im ganzen Jahr und besonders zu Hajj von überall her. Der Handel florierte in dieser Stadt. Alles war da, was ein Mensch braucht, um dankbar sein zu können, um Allah erkennen zu können. Aber was sagt Allah, was taten sie? Sie waren den Gnaden Allahs gegenüber undankbar. Und was passiert, wenn der Mensch undankbar wird? So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. So kann Allah die Zeiten wechseln lassen. Ein Gesandter von ihnen kam doch zu ihnen. Sie bezichtigten ihn aber der Lüge. So ergriff sie die Strafe, während sie Unrecht taten. Ja, auf Mekka kam Hungerszeit herab. Auf Mekka kamen Zeiten der Unsicherheit herab. Ja, sind einige Dinge passiert, um sie auch wieder wach zu rütteln. So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes. Und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr ihm allein dient. Ja, also ihr macht es anders. Nehmt das, was Allah euch gegeben hat. Nehmt es, genießt es, esst und trinkt. Aber seid dankbar, denn es ist die Gunst Allahs. Ja, verboten sind nur einige Dinge. Wie es jetzt heißt, verboten hat er euch nur den Genuss von Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne es zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Also verboten sind ja eh nur wenige Dinge und selbst die werden zulässig, wenn man sich in einer Zwangslage, sprich lebensbedrohlichen Situation befindet. Selbst dann kann man so viel davon nehmen, um das eigene Leben zu sichern. Also wo ist dann die Schwierigkeit, Allah gegenüber dankbar zu sein? Und sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten, das ist erlaubt und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Also etwas zu erlauben, etwas zu verbieten, Haram und Halal zu erklären, das ist eine Sache, die Allah alleine zusteht. Der Mensch hat in dieser Gesetzesgebung kein Mitspracherecht. Sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten, das ist erlaubt und das ist verboten. Ja, und das ist bei verschiedenen Menschen geht, verschiedene Menschen neigen ihre eigenen Persönlichkeit entsprechend zu verschiedenen Dingen. Manche neigen eher dazu, viel zu verbieten und manche neigen eher dazu, viel zu erlauben. Beides ist schlecht, wenn es nicht auf dem beruht, was Allah offenbart hat. Wenn es nicht auf dem beruht, was Allah geboten hat. Ja, und wenn man das nicht grundlegend analysieren und studieren kann, und das ist die Aufgabe unserer Gelehrten, genauso wie es auch die Aufgabe von Anwälten ist, das Gesetz zu kennen, oder auch wirklich die Aufgabe von Richtern, studierten Richtern auch normalerweise ist, ein Urteil zu fällen, weil sie über das Hintergrundwissen auch verfügen und dazu in der Lage sind, das zu tun, oder sein sollten, sagen wir mal so, dazu in der Lage sein sollten, das zu tun. Ja, das ist also Allahs Recht. Man macht sich schuldig, wenn man in diesem Recht Mitspracherecht an sich reißt. Gewiss diejenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Ja, was brauchen wir noch mehr, wenn Allah uns auf diese Art und Weise warnt? Gewiss denjenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Es ist nur ein geringer Genuss und für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Und denjenigen, die dem Judentum angehören, haben wir das verboten, worüber wir dir zuvor berichtet haben. Und nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt, indem sie nämlich selber später einige Dinge für verboten erklärten. Das haben wir in Surah Al Imran angedeutet, glaube ich, schon gelesen. Und sich selber damit das Leben schwierig machten, eingrenzten. Darüber haben wir schon im Detail gelesen, was sie selber verboten erklärten, was Allah ihnen verbot. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die in Unwissenheit Böses tun, aber nach alledem bereuen und es wieder gut machen. Gewiss, dein Herr wird danach zu ihnen wahrlich allvergebend und barmherzig sein. Ja, und zu denen wollen wir doch gehören. Ibrahim war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben und einer, der Anhänger des rechten Glaubens war. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Ja, mit Gemeinschaft ist hier, da kann man auch sehr viel drüber sagen. Hier nur ganz kurz, Ibrahim, kana ummatan, eine Gemeinschaft heißt aber auch Vorbild. Ja, vorbildlich. Er hat viel gemacht. Was war er nämlich alles? Er war Anhänger des rechten Glaubens, er gehörte nicht zu den Götzendienern. Dankbar war er für seine Gnaden, für Allahs Gnaden. Allah, er hatte ihn erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Und wir hatten ihm im Diesseits Gutes gegeben und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. Ja, wenn wir den Kontext jetzt nochmal betrachten, das Gleiche ist einer Stadt, Mekka. Wir hatten ihr Ruhe und Sicherheit gegeben, sie aber war undankbar. Und die Mekkaner wussten und glaubten selber auch, dass der Gründer dieser Stadt ihr Vorvater Ibrahim a.s. gewesen ist. Und Allah erwähnt und erinnert sie hier, dass euer Vorvater Ibrahim, schaut doch mal, wie er war. War er dankbar? War er Anhänger des rechten Glaubens? Hatte er schon Schirk betrieben? Nein, er hat das nicht gemacht. Er war dankbar. Er war ein vorbildlicher Diener Allahs. Und wohin geht ihr dann? Und welchem Vorbild folgt ihr dann, wenn ihr euch auf diese Art und Weise verhaltet? Und diese Eigenschaften von Ibrahim a.s., dass er dankbar war, die werden hier in dieser Sura besonders erwähnt. An anderen Stellen wird Ibrahim a.s. anders beschrieben. Mit anderen Eigenschaften, die er auch hatte. Ja, und das ist, wir hatten ja gesagt, das Thema, Hauptthema dieser Sura ist ja die Gnaden und Gaben und die Gunst Allahs und die dementsprechende geforderte Dankbarkeit, die wir haben sollten und das große Verbrechen, welches in der Undankbarkeit liegt. Und das ist so, ja, dass die Eigenschaften Ibrahim a.s. gemäß der Sura genannt wurden. Ja, wie man auf bestimmten Anlässen sollen alle eine gleiche Farbe tragen. Ja, wie junge Mädchen manchmal solche Sachen machen. Ja, manchmal, genauso hat in dieser Sura hat jedes Thema diese Farbe angenommen, nämlich die Farbe und diese Hauptthema von die Ayat, das Anliegen der Gnaden Allahs. Alles miteinander verbunden und letztlich, was wird von uns gefordert? Echte und wahre Dankbarkeit. Ja, und Ibrahim a.s. wird hier als dankbar beschrieben. Und er gehörte fürwahr zu den Rechtschaffenen. Ja, wir hatten ihm diesseits Gutes gegeben und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. Und hierauf haben wir dir als Offenbarung eingegeben, folge dem Glaubensbekenntnis Ibrahims als Anhänger des rechten Glaubens und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Ja, ihr schaut, wie wichtig und wie immer wieder diese Tatsache erwähnt wird. Der Sabbat ist nur denjenigen auferlegt worden, die über ihn uneinig waren. Und dein Herr wird wahrlich am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Rufe zu deinem Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Und wenn ihr bestraft, so bestraft im gleichen Maß, wie ihr bestraft wurdet. Wenn ihr aber geduldig seid, so ist das wahrlich besser für die Geduldigen. Ja, das war wieder diese Adl- und Ihsan-Thema. Ihr könnt euch wehren, und zwar aber in dem Maße, wie euch Leid angetan wurde, nicht noch mehr und noch einen Schritt weiter gehen und noch mehr den anderen antun, sondern nein, im gleichen Maße. Und das heißt aber nicht, dass wenn die anderen Allahs Grenzen aufs Gröbste übertreten, dass auch wir die Grenzen Allahs übertreten. Nein, wir haben unsere eigenen Prinzipien, denen wir folgen müssen. Und Allah erwähnt hier, dass Geduld ist aber besser für die Geduldigen. Oder auch seid standhaft und Standhaftigkeit ist besser für die Standhaften. Ja, beides ist Sabr im Arabischen. Sei standhaft. Deine Standhaftigkeit ist nur durch Allah möglich. Allahu Akbar. Also selbst wenn wir etwas aushalten und denken, boah, ich schaffe das jetzt, ich will das aushalten, ich will standhaft sein. Selbst das, dieses Gelingen, ist nur durch Allah möglich. Sei nicht traurig über sie und sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden. Gewiss, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Und wir sehen die Wörter, die Schlüsselwörter in dieser Sura, die immer wieder erwähnt werden. Ihsan, Sabr, Shukr, ja, aufs beste und schönste Art und Weise handeln. Standhaftigkeit, Geduld, Dankbarkeit, Taqwa, Gottesfurcht, Gottesbewusstsein. Ja, das sind diese Dinge, die hier immer wieder jetzt erwähnt wurden in dieser Sura. Die sind unglaublich wichtige Eigenschaften des Gläubigen. Das ist das, was uns gläubig macht. Allah möge uns allen diese Eigenschaften im größten Ausmaß geben. Und uns auch wissen lassen, dass in der Undankbarkeit und im Verbotenen, dass darin kein guter Ausgang liegt. Dass das vielleicht für einen Moment attraktiv ist, sogar vielleicht nützlich wirkt, für einen Moment. Aber letztlich der Ausgang für diese Dinge, Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, Übertretung, Gewalttätigkeit, Grenzenverletzung anderer Menschen, das Schlechte mit noch Schlechterem beantworten, dass darin kein guter Ausgang für uns selber ist. Allah möge uns alle diese Eigenschaften geben, dass wir auch auf dem Niveau, auf dem Level von Ihsan agieren und leben und damit ein gutes Beispiel für andere sind, wie Ibrahim a.s. für uns ein unglaublich großes Beispiel war. Wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله hören wir uns wieder und sehen wir uns wieder zum 15. Juz, zur Lektion 15. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.